Die historischen Welträtsel. Antworten an meine Kritiker. Vorbemerkung. Es war meine Absicht, nach Herausgabe der Fälschungen der deutschen Geschichte und der neuen Beweise für die Fälschung der deutschen Geschichte, beide im Verlag Adolf Klein Leipzig, meine Arbeit an der Beweisführung, dass die Geschichte des abendländischen Mittelalters infolge einer von Rom ausgeleiteten Aktion von Grund auf umgefälscht wurde, geradlinig fortzusetzen. Auf Kritiken wollte ich nur dann eingehen und antworten, wenn ein Kritiker mit triftigen, sachlichen Gegenbeweisen hervortreten würde, wenn seine Ausführungen also im Wesen etwas anderes seien als der bloße Ausdruck einer Missbilligung. Kritik ist der direkte Gegenangriff auf bestimmte, vom Gegner ausgebaute Stellungen. Missbilligung ist Nörgeln über den unbequemen Gegner. Gut zu missbilligen versteht zum Beispiel Armin Tille in Rasse 1936, Seite 72 und 73. Er sieht in mir, der ich um die geschichtliche Wahrheit ringe, einen falschen Propheten, vor dem er warnen muss. Wie mögen wohl seine wahren Propheten beschaffen sein? Sollte es wirklich einmal dahin kommen, dass auch der Deutsche, der wahrhaftigste Mensch auf dieser Welt, keine Wahrheit mehr annehmen wollte oder nicht mehr ertragen könnte? Wo soll denn die gehetzte Wahrheit noch Zuflucht finden, wenn nicht unter den Deutschen? Vorher war bereits in Volk im Werden 1935, Seite 433 und folgende, eine Besprechung von Günter Franz erschienen. Sie war nur insofern bemerkenswert, als ich an ihr demonstrieren konnte, neue Beweise, Seite 16 und 17, wie eine Kritik meiner These nicht sein sollte. Franz schießt nämlich seinen Pfeil dahin ab, wo ich noch gar nicht stehe. Franz widerlegt mich nicht, sondern wirft mir nur allerlei vor, was ich angeblich vergessen hätte. Ich habe ihm geantwortet, dass das Vergessene zu gegebener Zeit schon zur Sprache kommen würde. Inzwischen könnte er ja die von mir bis jetzt gelieferten Beweise widerlegen. Professor Heimpel hat dann in der Folge 436 des offenen Visiers den ersten Versuch unternommen, einzelne meiner Thesen durch sachliche Gegengründe womöglich zu erschüttern. Wie nicht anders zu erwarten stand, ist der Versuch missglückt. Erschüttert hat mich nur, dass sich Heimpel zur Verstärkung seiner Stellung genötigt gesehen hat, ausgerechnet auf die vernichtende Besprechung von Franz empfehlend hinzuweisen. Welche Anschauung muss doch Heimpel von einer vernichtenden Kritik haben, wenn ihm diese unschuldige Besprechung bereits als eine solche erscheint, sagte ich mir kopfschüttelnd. Ich hätte nun auch wohl auf den gescheiterten Widerlegungsversuch Heimpels nicht so schnell geantwortet, wäre nicht von verschiedenen Seiten der Wunsch geäußert worden, meine Meinung über das von Heimpel Vorgebrachte zu hören. Ein Fachwissenschaftler hatte sich zur Sache geäußert, eine Autorität hatte gesprochen und verurteilt. Man weiß ja, welchen Eindruck die Rede eines Fachmanns hinterlassen kann. Ich durfte nicht länger schweigen und nahm daher in der Zeitschrift »Die Völkische Schule« das Wort zu einer Entgegnung auf den Artikel Heimpels. Des Raumes wegen konnte meine Antwort nur kurz ausfallen. Vieles, was ich noch hätte vorbringen sollen, musste an jener Stelle verschwiegen werden. Für die Leser meiner Schrift ist es jedoch wichtig, mehr über den Charakter und die Stichfestigkeit der gegnerischen Kritikversuche zu erfahren, und daher habe ich mich zu den folgenden ausführlichen Darlegungen entschlossen. Erstes Kapitel: Fachmann, hilf! Meine Kritiker zählen zu den sogenannten Fachleuten von Amts- und Herkommen wegen. Ich bin Autodidakt. Der Charakter des Fachmanns gibt meinen Kritikern in den Augen mancher Leser von vornherein und gleichsam automatisch ein Übergewicht ihrer Äußerungen. Es gilt zu prüfen, ob dies Übergewicht ausnahmslos, also zum Beispiel auch in meinem Falle, seine Berechtigung hat. Hat der Fachmann, denken wir einmal an Professor Heimpel, gesprochen, so gilt damit für manche Leser die zur Diskussion stehende Angelegenheit als erledigt. Der beschlagene Fachmann muss ja wohl wissen, was an der Sache stichfest ist, denkt dieser oder jener Leser. Aber so mancher Leser weiß nicht, dass es gerade mit den historischen Autoritäten eine ganz eigene Bewandtnis hat. einen Fachmann im Bezirk der geschichtlichen Wissenschaft des Mittelalters, wie ihn der Leser sich vorstellt, gibt es nämlich gar nicht. Es existieren nur historische Spezialisten. Das riesige Ackerland der mittelalterlichen Geschichtsforschung wurde im Laufe des vergangenen Jahrhunderts in verschiedene Parzellen aufgeteilt. Solche Parzellen heißen zum Beispiel Diplomatik, das ist die Urkundenwissenschaft, Paläographie, das ist die Altschriftenlehre, Rechtsgeschichte, Geschichte der Karolinger. Jede Parzelle wird nun von bestimmten Spezialfachleuten bearbeitet und dadurch wird zweifellos eine rationelle Bewirtschaftung der Teilgebiete gewährleistet. Jedes Spezialistentum hat aber aus naheliegender Ursache seine Schattenseiten. Es engt das Blickfeld ein. Aus den abgezirkelten wissenschaftlichen Einzelarbeiten erhebt sich selten und mühsam der Blick hinauf und hinaus in die Weite der historischen Gefilde. So ein echter und rechter Spezialist wagt es kaum, über den Zaun seines wissenschaftlichen Schrebergärtchens beratend und bestimmend hinweg auf die Arbeit der Nachbarn Einfluss zu gewinnen. Er würde als Eindringling zurückgewiesen werden. Auf seiner eigenen Parzelle, ja, da gilt er mit der Zeit und unter Umständen als der anerkannte Fachmann, zumal er die Befunde seiner Parzellenkollegen bestätigen kann. Auf den anderen Parzellen wird er allenfalls, wenn er sich bescheiden aufführt, als Gast geduldet. Thea Mommsen hat einmal diese banausische Beschränkung der Arbeit auf die nächsten Handwerksgenossen, die es für sündhaft halten, sich um andere Gebiete zu bekümmern, mit Recht gebrandmarkt. Siehe Neues Archiv, Band 5, Seite 56. Uns geht solch nachbarlicher Neid und Zwist der historischen Spezialfachleute hier weiter nichts an. Wir stellen nur fest, Fachleute im Sinne einer intensiven Beherrschung der mittelalterlichen Universalhistorie gibt es nicht. Es existieren Fachleute für die einzelnen Spezialgebiete, aber nicht für das Gesamtgebiet. Was hat aber diese Feststellung beispielsweise mit der Heimpelschen Kritik meiner Thesen zu tun? Sie hat vorläufig und an dieser Stelle mit jener Kritik eigentlich nichts zu tun, wohl aber mit der Einstellung der Leser zu diesem Kritikversuch. Obige Feststellung vermag nämlich zu verhüten, dass meine Leser sich ins Boxhorn jagen lassen, einfach deshalb, weil ein Geschichtsprofessor zu reden anfängt. Die Feststellung gibt zu bedenken, dass keineswegs den kritischen Anläufen eines historischen Fachmanns, wenn er sich über das Gesamtgebiet der mittelalterlichen Historie auslässt, automatisch die Bedeutung eines endgültigen Richterspruches beigemessen werden darf. Es steht aber andererseits nun einmal so: Meine Forschungen erstrecken sich über das ganze Gebiet der mittelalterlichen Geschichtsquellen. Und wer mich als Fachmann kritisieren will, der muss notgedrungen auf dem Gesamtgebiete als Fachmann zu Hause sein. Dieser Universalfachmann muss erst noch geboren werden. Franz, Tille und Heimpel heißt er jedenfalls nicht. Man wird nicht falsch verstehen. Es liegt mir fern, den Historikern, die durch die gewaltige Fülle des Stoffes zum Spezialistentum gezwungen sind, aus dieser Notlage einen Vorwurf zu machen. Ich will nur meinen Lesern und nebenbei den Geschichtsprofessoren selbst andeuten, dass sich ein Kritisieren meiner Thesen, zumal ein vernichtendes, in der Ausführung bedeutend schwieriger gestaltet, als man es sich gemeinhin doch noch vorzustellen scheint. Man sollte auch bei einer Kritik nicht darauf sehen, wer sie geschrieben hat, sondern was sie an innerem kritischen Gehalt birgt. Eine Kritik ist nicht schon deshalb von durchschlagender oder gar vernichtender Wirkung, einfach weil sie von einer Autorität verfasst wurde, denn gerade die Autorität steckt manchmal in methodischen und sachlichen Vorurteilen rettungslos verstrickt und gefangen. Besonders schön tritt das des Öfteren in Erscheinung, wenn ein historischer Fachmann einen anderen Fachmann kritisiert. In solchen Fällen kann man die lehrreichsten Studien machen. Beispielsweise ist mein Kritiker G. Franz das Verhängnis überkommen, dass er selbst auf seinem ureigensten Gebiete der Geschichte des Bauernkrieges von einem anderen Fachmann scharf kritisiert worden ist. Er hat dabei Federn fahren lassen müssen. Sein Gegenfachmann und Kritiker hält ihm vor, dies Werk bringt das Wesen des deutschen Bauern in einer Verengung, um nicht zu sagen Verzerrung, die weder ihm selbst noch seinem Kriege gerecht wird. Rezension des Buches von Franz in Göttingischen Gelehrtenanzeigen 1936, Seite 208 und folgende von W. Stolze. Ich weiß nicht, ob Franz diese Kritik tragisch genommen hat. Ich seine Besprechung meines Buches jedenfalls nicht.